ist der Untergang, das hier ist der Untergang, lass uns sie zum Grabe tragen, unsere freie Welt. Das hier ist der Untergang, das hier ist der Untergang.